aus Gurken seid immer bereit. Wenn ein Windstoß sich regt, wenn die Ebbe vergeht und der Adler hoch über uns. Pippi Langstrumpf mag das berühmteste Mädchen der Weltliteratur sein, aber vor ihr war schon eines da. Und mit ihm hat sie allenfalls die Haarfarbe gemeinsam, die Rote Zora. Kommen Feinde daher über Land oder Meer. Die Rote Zora ist frei, wild und hat, anders als Pippi, echte Führungsqualitäten. Ich werde Geige. Noch so ein Träumer. Hast du keine Träume? Ich bin froh, wenn ich frei bin und wir nicht hungern müssen. Zora ist eine Art Robin Hood, Chefin der Uskoken, einer verwegenen Bande von Waisenkindern in einer kleinen kroatischen Küstenstadt in den 1930er Jahren. Und du siehst zu, dass du endlich die Bande der Roten Zora verhaftet lässt. Wozu habe ich dich eigentlich zum Bürgermeister gemacht? Sie klauen Hühner und Kartoffeln, legen sich mit den Gymnasiasten aus besserem Hause an, die einen wehrlosen Jungen überfallen haben, und ärgern den Bürgermeister und den Fischgroßhändler, gespielt von Dominik Horwitz und Ben Becker. Die wiederum planen krumme Geschäfte. Also, Ibegovic, du kümmerst dich darum, dass die Stadt einen kleinen Teil meines Fischgroßhandels kauft. Ja, und danach machst du ein schönes Gesetz, wonach alle Fischer ihren Fisch nur noch über uns verkaufen dürfen. Als der Fischer Gorian alias Mario Adorf vom Großhändler genötigt wird, sein kleines Geschäft zu verkaufen, schlägt sich die Bande auf die Seite des alten Mannes und beginnt einen Kampf gegen die Mächtigen der Stadt. Die Rote Zora und ihre Bande, jetzt von Peter Kahane für das Kino verfilmt. Am kommenden Donnerstag wird der Film bei uns anlaufen und der Regisseur ist jetzt bei uns hier im Deutschlandradio Kultur. Peter Kahane, Sie sind Jahrgang 1949. Wann haben Sie denn diesen Roman Die Rote Zora von Kurt Held kennengelernt? Schon als Kind, als Jugendlicher? Leider habe ich das damals nicht lesen können, denn soweit ich mich erinnere, ist der Roman erst, also in der Zeit noch nicht in der DDR zu kaufen gewesen. Ich wusste davon gar nichts. Irgendwann erzählte man mir von diesem Kinderroman, aber gelesen habe ich ihn tatsächlich erst, als ich eine Anfrage von der Produktion bekommen habe, ob ich also die Regie übernehmen will. Und da habe ich sofort den Roman gelesen, war fasziniert. Also ich war wirklich begeistert von diesem Buch. Was hat Sie begeistert an dem Buch? Mich hat begeistert, dass das Werk wichtige, zentrale soziale Fragen der Zeit oder ewige soziale Fragen anspricht. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Hunger, es geht um Intrigen, ökonomische Intrigen. Aber er war eben nicht belehrend pädagogisch, sondern der Autor hat es geschafft, seine Figuren so reich zu machen, also so reichhaltig, so agil, so witzig, dass man eben immer sehr viel Freude hat. Natürlich hat der Roman tatsächlich auch einen sehr pädagogischen Impetus, ne? Das ist schon klar. Aber er ist versteckt, er macht sehr viel Freude. Hat ja auch der Roman und auch Ihr Film so einen utopischen Impuls, so die Botschaft, wenn wir zusammenhalten, dann können wir Gerechtigkeit verwirklichen, Solidarität und Fairness, wenn wir dafür kämpfen. Ein bisschen, dachte ich so beim Zugucken, auch eine verträumte Utopie. Wie geht's Ihnen mit dieser Utopie? Halten Sie die für realistisch? Naja, Utopien werden an der Realität gemessen. Das gilt jetzt für diese Zeit ganz besonders, wo eine ganz große Utopie gescheitert ist. Das ist klar. Und trotzdem gilt nach wie vor, man braucht sie und man braucht Solidarität und man braucht den Kampf um Gerechtigkeit und den wird man immer brauchen. Also insofern ist das hochaktuell. Das Buch und auch Ihr Film hat ja auch so einen klaren antikapitalistischen Impuls. Da gibt es eben den bösen Großhändler. Wir haben gerade etwas über ihn gehört, der da seine fiesen Tricks durchzieht, den Bürgermeister besticht und versucht, die kleinen Fischer alle auszuboten. Für Sie so ein antikapitalistischer Grundimpuls, ist das für Sie etwas Zeitgemäßes? Ja, er beschreibt die Verhältnisse natürlich der 30er Jahre in einer kleinen Stadt, dass das leider noch auf anderen Ebenen heute so ist, das kann man bedauern, aber es kommt eben immer wieder vor, dass so eine Intrigen gesponnen werden und dass man sich engagieren muss. Und der Film ist insofern sehr, sehr aktuell. Wir haben allerdings, sagen wir mal so, ein Bild aus dem 19. Jahrhundert vermieden, weil natürlich sich Unterdrückung und Gängelung und Intrige heute anders darstellen. Auch Elend und Armut stellt sich anders dar und Vernachlässigung stellt sich anders dar. Das heißt, es ist so, dass die Figuren eigentlich sehr aktuell wirken, auch wenn sie doch zerrissene Kleidung haben und so weiter. Aber man hat meiner Meinung nach, und wir haben ein bisschen darauf geachtet, zwar das Gefühl, man ist in einer anderen Zeit, aber doch nicht so weit von der Gegenwart entfernt. Es ist ja auch interessant, dass der Film jetzt in die Kinos kommt. Ein Film, in dem es um Jugendkriminalität geht, in einer Zeit, in der wir eine heftige, erregte politische Debatte haben über Jugendkriminalität. Ganz anders geartet als in dem Film, aber das gleiche Phänomen letztlich. Glauben Sie, dass Ihr Film dazu etwas beitragen kann, zu dieser Debatte? Ja, aber ich sehe das eben als Literaturverfilmung und man sollte sich so ein bisschen von den aktuellen politischen Läufen entfernen. Diese Debatten über Jugendkriminalität kommen natürlich immer wieder. Sie schillert jetzt in einem ganz besonderen, speziellen Licht, weil es also viele junge Täter sind, die Migrationshintergrund haben und so weiter. Das Phänomen ist alt und die Ursachen sind meist auch nicht gerade sehr, sehr neu, ne? Und man muss sich da immer engagieren. Aber so einen direkten Schluss zwischen diesem Film und der Debatte jetzt, das fände ich viel zu kurz gegriffen. Deutschlandradio Kultur, der Regisseur Peter Kahane ist bei uns zu Gast. Wir reden über seinen neuen Film, Die Rote Zora, der in 5 Tagen in unsere Kinos kommt. Peter Kahane, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, Sie sind in der DDR groß geworden, wo das Buch von der Roten Zora, soweit ich weiß, überhaupt nicht greifbar war oder erst sehr spät greifbar wurde. Nun ist der Autor Kommunist gewesen, ein Weggefährte von Johannes R. Becher, der ja später in der DDR Kulturminister war. Also eigentlich ein Mann, der auf eine gewisse Art in dieses Land gehörte, Kurt Held, der Autor des Romans. Trotzdem war die Rote Zora dort nicht bekannt, im Westen dafür aber sehr. Haben Sie dafür eine Erklärung, dass das eigentlich auf die falsche Seite geraten ist, das Buch? Ich habe keine beweisbare Erklärung, ich habe nur einen Verdacht. Also die Geschichte von Kurt Held ist ja die, dass er ein überzeugter Kommunist war, ein Agitator, richtig? Und er hat dann 1938 mit seiner Partei gebrochen. Und die Gründe dafür waren Stalinismus, Verfolgung in der Sowjetunion. Wie alles in seinem Leben hat er das sehr entschlossen gemacht. Er war ein sehr gerader und etwas störrischer Mann, ganz offenbar nach den Schilderungen. Und er hat auch diesen Bruch mit der Kommunistischen Partei Deutschlands sehr deutlich vollzogen. Und die Leute, die nach 1945 in der DDR etwas zu sagen hatten und die Kulturpolitik bestimmt haben oder die Jugendpolitik, für die war das immer noch der alte Verräter. Also ich kann mir vorstellen, das ist jetzt reine Spekulation, dass sie deshalb diesen Mann nicht in der DDR veröffentlichen wollten. Mir scheint, der Mann hat Sie zu interessieren begonnen, jetzt der Autor des Romans Die Rote Zora, Kurt Held. Eigentlich hieß er ja Kurt Kleber, das war sein echter Name, den er ablegen musste aus verschiedenen Gründen. Der hat noch andere Jugendbücher geschrieben. Haben Sie noch anderes gefunden, was Sie interessant fänden bei ihm, was Sie reizen würde? Ja, wir sind gerade dabei zu überlegen, ob man sich noch mehr damit beschäftigt. Ja. Aber das sind jetzt Projekte, die sich natürlich auch entscheiden, je nachdem, wie diese Verfilmung jetzt ankommt und wie das funktioniert. Sie haben in der DDR begonnen mit dem Filmemachen in den 80er Jahren. Ihre ersten beiden Kinofilme haben Sie für die DEFA gedreht. Ete und Ali hieß einer, die Architekten hieß der andere. Und die Berliner Zeitung hat vor einigen Jahren berichtet, dass Sie immer wieder versucht hätten, DDR-Stoffe ins Kino zu bringen, für Filmadaptionen vorzubereiten. Versuchen Sie das nach wie vor? Ist das ein Interesse von Ihnen? Ja, wie ein Sportler, der immer wieder neu ansetzt und über diese Hürde springen will. Ich habe es noch nicht geschafft. Also 17, 18 Jahre nach dem Fall der Mauer ist es mir noch nicht geglückt. Aber ich bin da ganz gelassen und mache es immer weiter. Ich mache immer wieder neue Versuche. Es gibt 2 große Themenkomplexe in meinem Leben, die für mich von großer Wichtigkeit sind und wo auch große persönliche Erfahrungen dahinter stecken. Das eine ist mein Leben in der DDR. Das hat noch nicht geklappt und außerdem, ich komme aus einer jüdischen Familie, insofern sind mir diese Immigrantenschicksale immer sehr nah. Ich bin damit aufgewachsen, mit diesen Erzählungen und auch damit, wie man in der DDR Jude sein konnte. Auch da hat es noch nicht geklappt. Insofern ist das interessant, weil der Kleber, also Kurt Held, der Autor des Romans, war ja auch ein Immigrant. Und das hat mich schon sehr neugierig gemacht und das finde ich auch bemerkenswert. Da war also auch so eine Nähe da, wie sich dann rausstellte, gab es sogar eine freundschaftliche Beziehung zwischen ihm und seiner Frau zu meinem Onkel, der in West-Berlin ein kleines Kino betrieb und in seinen Kinderjahren an der Volksbühne Kinderschauspieler war und da aus der Zeit schon Kontakt hatte mit Lisa Tetzner, der Frau von Kurt Held. Also das ist so eine Querverbindung, die ganz interessant ist und die natürlich mich immer interessiert hat. Auch. Als ich das so las, dass Sie als früherer DDR-Filmemacher da auch immer wieder gescheitert sind mit dem Versuch, DDR-Projekte zu vermitteln an die heutige Filmwirtschaft. Da dachte ich, es hat doch eine gewisse Ironie, dass die erfolgreichsten Filme über die DDR von Westregisseuren gedreht wurden. Ja, wenn man denkt an Goodbye Lenin von Wolfgang Becker oder Das Leben der Anderen von Florian Graf Henkel von Donnersmarck, der ja den Oscar gewonnen hat. Wie berührt Sie das als Regisseur aus dem Osten? Ja, ich freue mich natürlich für die Kollegen. Ich weiß auch, warum man sich interessiert. Die Geschichte der Ostdeutschen ist eine sehr interessante Geschichte. Sie ist voller Konflikte. Das ist filmisches Material, das ist klar. Auf der anderen Seite finde ich das bedauerlich. Ich denke ja, dass das Abbild der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik im Film, auch in der Literatur gar nicht so intensiv ist, wie man sich das wünschen könnte. Also ich kann mir vorstellen, dass man auch ganz tolle Filme über die alte Bundesrepublik oder über das alte Westberlin im Speziellen auch macht, über die 60er, 70er Jahre, da ist immer schon mal was gemacht worden, aber die großen Würfe habe ich noch nicht erlebt und das wundert mich. Also ich kriege ja dann immer Exposés mal zugereicht und werde dann gefragt nach einer Meinung und ob das so stimmt und so weiter. Und dann frage ich die Leute auch immer, das ist interessant, was ihr da wollt, aber warum erzählt ihr eigentlich nicht mehr von euch? Also wenn man dann hört, dass jemand aus Tuttlingen kommt und in einer Familie aufgewachsen ist, wo es eben große Konflikte gab und die wirklich einen deutlichen Zeitbezug haben, ja, dann frage ich mich, warum das nicht das Material ist. Also wie gesagt, ich freue mich über die DDR-Stoff und hoffe, dass ich auch irgendwann meine Geschichte erzählen kann. Aber ich wünsche mir die gleiche Intensität und die gleiche Aufmerksamkeit auch für die Bundesrepublik, für die Geschichte der Bundesrepublik. Die ist voll mit tollen Storys. Erst einmal erzählen Sie uns jetzt eine andere Geschichte aus einer anderen Welt. Die Rote Zora kommt am Donnerstag in unsere Kinos, verfilmt von Peter Kahn. Und er war bei uns zu Gast. Herzlichen Dank für das Gespräch.